الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne, dass wir nicht herkommen, um uns auszuruhen, sondern dass wir herkommen, um einen geschlossenen Kreis zu bilden. Und jeder weiß, wer eine Ausnahme hat und wer nicht. Aber wenn ihr das so macht, dann mache ich das auch. Und dann, also, du, die jungen Leute, die gehen da. Was ist da? Sonst habe ich das Gefühl, ich rede mit niemandem. Okay. Fangen wir an, liebe Geschwister. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir letzte Woche angefangen haben, einen Hadith uns näher anzuschauen. Und zwar der 29. Hadith von den Nawawi Hadith. Und das ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, in dem er Folgendes sagt. Er sagte, ich sage es zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, sag mir etwas, dass wenn ich es tue, komme ich ins Paradies. Und wenn ich die Sache tue, dann Allah wird mich vom Höllenfeuer weit entfernen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast nach etwas gefragt, das gewaltig ist, und es ist sehr einfach für denjenigen, für den Allah es einfach macht. Und die Antwort lautete vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, du dienst Allah und gesellst ihm nichts bei. Und das war der erste Teil bis dahin, wo wir beim letzten Mal das angeschaut haben. Und ich habe nicht vor, jetzt jeden einzelnen Punkt, das ist nur an einem Wochenende, immer jeden einzelnen Punkt zu behandeln. Aber ich wollte nur damit sagen, liebe Geschwister, dass dieser Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sozusagen den gesamten Islam abdeckt. Und wir sollen wissen, dass was wir über die Hadithe sagen, ist immer ein Teil dessen, was die Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und ihnen Barmherzigkeit schenken, erwähnt haben. Ja? Das heißt nicht, dass man denkt, man hat alles verstanden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat. Es gibt immer Dinge, die erfahren diejenigen Menschen, die sich im Islam besser auskennen, mehr als andere, die mehr das Oberflächliche vom Hadith lesen und darunter verstehen. Zum Beispiel auch, bevor wir jetzt weitermachen, merkt euch einmal die Reihenfolge der Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Achtet mal darauf, ich sage euch den Hadith jetzt noch einmal. Und das sind so Sachen, die nicht direkt dastehen im Hadith, aber die merkt man, wenn man den weiter verinnerlicht. Bitte macht die Sitzung weiter, dass immer die Geschwister, die reinkommen, Platz finden. Also Mu'adh radiallahu anhu sagte, O Gesandter Allahs, teile mir etwas mit, dass wenn ich es tue, dann gehe ich ins Paradies. Und wenn ich es tue, dann werde ich auch vom Höllenfeuer weit entfernt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Und du verrichtest das Gebet, du entrichtest die Zakat, du fastest im Monat Ramadan und du vollziehst die Pilgerfahrt zum Haus. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dich nicht auch darauf hinweisen, was die Tore der guten Taten sind? Die Tore der guten Taten. Daraufhin sagte er, selbstverständlich, und er sagt, Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, das Fasten ist ein Schutz. Und die Sadaqa, das Spenden, ist, das Spenden löscht den Zorn des Herrn genauso, wie du Feuer mit Wasser löschst. Und ebenso das Gebet inmitten der Nacht. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ayah aus Surat As-Sajda vorgelesen, in der es heißt, ihre Seiten weichen von den Schlafstätten ab, bis zum Ende dieser Ayah und der danach. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir mitteilen, was das Wichtigste ist, mit dem ich entsandt worden bist? Und was der wichtigste Pfeiler dessen ist, womit ich entsandt worden bin. Und was die Spitze des Kamelhöckers ist, Imad sagte, natürlich, O Gesandter Allahs, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Wichtigste, womit ich entsandt worden bin, ist der Islam. Der Grundpfeiler davon ist das Gebet und die Spitze des Kamelhöckers ist der Dschihad auf dem Wege Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir mitteilen, eine Sache, die, wenn du sie tust, dann erreichst du alles Gute, was ich dir gerade erzählt habe. Und er sagte selbstverständlich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit seinem Finger in Richtung seiner Zunge, oder er berührte sogar seine Zunge und sagte, achte auf dieses da. Oder achte darauf, was du mit deiner Zunge sagst und äußerst. Daraufhin sagte Mu'adh radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für etwas, was wir aussprechen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge deine Mutter dich verlieren, O Mu'adh, werden die Menschen etwa am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern oder auf ihren Nasenlöchern ins Höllenfeuer geworfen, aus einem anderen Grund, außer dem, was ihre eigenen Zungen geerntet haben? Und damit ist der Hadith zu Ende, und es ist ein gewaltiger Hadith, liebe Geschwister, und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass jeder von uns einen entsprechenden Nutzen daraus zieht. Der erste Teil, den haben wir letztes Mal besprochen und angesprochen, und dann ist jetzt die zweite Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, du verrichtest das Gebet. Und jetzt wieder könnte man sagen, er hat gesagt, Dienst Allah, gesetzt ihn nicht zwei. Als zweites verrichtest du das Gebet, als drittes fastest, als viert und so weiter. Nein, liebe Geschwister, die Antwort über das Gebet ist eigentlich eine Erläuterung der ersten Antwort. Die erste Antwort lautete, du dienst Allah und gesetzt ihm nicht zwei. Jetzt muss sofort die Frage kommen, ja, wie soll ich denn Allah subhanahu wa ta'ala dienen? Was soll ich denn tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit mir zufrieden ist? Und dann, das ist ja die Antwort darauf, ist jetzt alles andere, was im weiteren Verlauf des Hadiths folgt. Und zwar, dass du eben das Gebet verrichtest. Und auf Arabisch, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, du sollst beten. Sondern er hat auf Arabisch ein Wort verwendet, das heißt Iqamah, Iqamatus Salah. Iqama, liebe Geschwister, bedeutet mehr als nur das Gebet einfach so zu verrichten. Sondern Iqama bedeutet, dass man nicht nur das Gebet verrichtet, sondern auch alles, was dazu gehört, umsetzt. Das heißt, dass man sich auf dieses Gebet vorbereitet. Und die Vorbereitung, darüber kann man lange sprechen, denn zur Vorbereitung gehört, dass man sich reinigt für das Gebet. Zur Vorbereitung gehört, dass man sich entsprechend kleidet. Zur Vorbereitung gehört, dass man in einer Gemeinschaft betet, das heißt, dass man sich zu einer Gemeinschaft begibt. Ja, zur Vorbereitung gehört, dass man alles tut, um nicht abgelenkt zu sein während des Gebetes. Dass man nicht zum Beispiel sich eine Pizza in den Ofen schiebt und dann sagt man betet, geht in die Moschee und will beten, wenn ich komme in 20 Minuten ist ja die Pizza fertig. Ja? Aber dann kommt jemand und unterbricht einen oder was und plötzlich ist man im Gebet, denkt man nur noch an die Pizza. Ja? Und denkt man nicht mehr an sein eigenes Gebet. Warum? Weil man hat selbst etwas getan dafür, dass man nicht konzentriert ist in seinem Gebet. Oder dass man zum Beispiel irgendwo betet, wo Dinge sind, die einen ablenken, wie zum Beispiel Bilder oder Personen, die laufen oder etwas anderes. Ja? Deswegen sucht man sich absichtlich etwas aus, einen Ort, wo man nicht abgelenkt wird. Zur Vorbereitung gehört es auch, dass man sein Sunna-Gebet verrichtet. Denn man ist vorher noch beschäftigt gewesen mit irgendwelchen weltlichen Angelegenheiten. Und wenn man jetzt zwei Rakat verrichtet oder vier, dann ist man besser vorbereitet auf das eigentliche Gebet, was man gleich verrichten soll. Deswegen, liebe Geschwister, ich will damit sagen, der Begriff, das Gebet zu verrichten und nicht einfach nur zu beten, also nicht einfach nur Salah, sondern Iqamatus Salah, beinhaltet vieles. Und nicht nur einfach, dass man das Gebet verrichtet, sondern gehört auch die Konzentration dazu. Und da möchte ich eben darauf hinweisen, liebe Geschwister, dass wir alle kennen den Hadith, aber ihr wisst ja, wie es heißt im Koran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Das heißt, erinnere, denn die Erinnerung hilft den gläubigen Menschen. Das heißt, du weißt etwas, Informationen haben wir alle. Aber es ist ein Unterschied, ob deine Information, sage ich mal, im Kopf ist oder ob deine Information durchdringt zu deinem Herzen und irgendwelche Auswirkungen auf dein Herz hat. Weil jeder von uns weiß zum Beispiel, dass das freiwillige Fasten große Belohnung mit sich bringt am jüngsten Tag. Aber wer setzt es um? Das ist ein anderer Punkt. Wenn dieser Glaube an diese Belohnung in deinem Herz verankert ist und Auswirkungen auf dein Herz hat, dann wirst du das auch umsetzen. Jeder von uns weiß, dass das freiwillige Gebet in der Nacht eine der besten Taten ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Gebet ist das Gebet bei Nacht. Gemeint ist von den freiwilligen Gebeten. Ja? Jeder weiß das, aber die Frage ist, wer setzt es um? Ja? Und wir wissen, dass es sogar Ayat im Koran gibt, die darauf hinweisen, wie gut das Nachtgebet ist. Und so gibt es verschiedene gute Taten. Wir wissen es, Aber ob man es umsetzt, ist noch eine zweite Sache. Und deswegen, liebe Geschwister, kann es sein, dass wenn wir jetzt etwas erwähnen, was du schon 50 Mal gehört hast, aber ausgerechnet jetzt in diesem Moment öffnet es dein Herz und es bringt dich dazu, das teilweise oder vollständig umzusetzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal, so wie er sitzt, in seiner eigenen Moschee in Medina. Und wenn wir sagen, seine eigene Moschee, dann natürlich nicht gemeint, dass er sie besitzt. Denn es gibt keine Moschee, die jemandem islamisch gehört. Eine Moschee kann nicht einer einzelnen Person gehören. Die kann zwar nach einer Person genannt werden, aber eine Moschee ist ein Waqf, eine Art Stiftung, und die gehört immer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen darf man auch wenn du jetzt eine Moschee gebaut hast, für Allah subhanahu wa ta'ala, dann darfst du nicht sagen, ich bestimme darüber, wie was dort geändert wird und was dort gemacht wird und was ausgebaut wird und so. Das ist ein Waqf und gehört Allah, und man darf an diesem Waqf nur ändern, entsprechend dem, was die Gelehrten erwähnt haben. Und deswegen, die Moschee gehört dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, sondern wir sagen die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er sie mitgebaut hat, weil er dort direkt nebendran gewohnt hat und weil er dort auch bis an den heutigen Tag begraben ist, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, also er ist nicht in der Moschee begraben, er ist außerhalb der Moschee begraben worden. Manche Leute denken, er ist in der Moschee begraben worden, das stimmt nicht. Ja. Der Platz, an dem der Prophet bis an den heutigen Tag begraben ist, ist nicht Teil der Moschee. Ja. Und da wird auch nicht gebetet. Ja, das ist ja, man betet ja nicht auf einem Friedhof, ja, das gibt es ja nicht. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages in seiner Moschee. Und dann kam jemand rein und hat sein Gebet verrichtet. Offensichtlich hat er zwei Rakat verrichtet, bevor er sich hingesetzt hat, aber die Überlieferung sagt nichts Näheres darüber aus. Daraufhin ging der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, Assalamu alaika ya Rasulallah. Der Friede sei mit dir, o Gesandter Allahs. Das ist die islamische Art zu begrüßen. Daraufhin erwiderte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Gruß und sagte, Wa alaika assalam wa rahmatullah. Und er sagte zu ihm, geh nochmal zurück zu deinem Platz und bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Der Mann ist nochmal zu seinem Platz zurückgegangen, hat ein zweites Mal sein Gebet verrichtet und kam zurück. Sagen wir mal so, er hat gebetet. Er hat nicht sein Gebet verrichtet, damit wir den Unterschied betonen. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, Assalamu alaika ya Rasulullah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß und er sagte wieder zu ihm, geh nochmal zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Der Mann ging zurück und betete ein drittes Mal mittlerweile. Und nachdem er verrichtet sein Gebet gebetet hat, kam er zurück und sagte, Assalamu alaika ya Rasulullah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß und sagte zu ihm ein drittes Mal, kehre zurück und bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Und daraufhin hat der Mann, weil irgendwann war es zu viel, der wollte nicht noch ein viertes Mal sein Gebet verrichten, und hat gesagt, o Gesandter Allah, ich schwöre, ich kann nicht besser beten, als ich es gemacht habe, bring es mir bitte bei. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm Folgendes gesagt. Er sagte zu ihm, wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann wende dich in Richtung Qibla, dann sprich den Takbir, dann lies das, was du vom Koran kennst. Und dann sagt er zu ihm, wenn du in die Verbeugung gehst, dann geh in die Verbeugung und bleib dort, bis deine Gliedmaßen zur Ruhe kommen. Dann erhebe dich vom Rukur, von der Verbeugung, und bleib stehen, bis du zur Ruhe kommst. Dann werf dich nieder und werf dich nieder, bis du zur Ruhe kommst. Dann setz dich hin, bis du zur Ruhe kommst. Dann werf dich wieder nieder, bis du zur Ruhe kommst. Und dann sagte er zu ihm, und das machst du dann in deinem gesamten Gebet so. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass, liebe Geschwister, man muss dringend aufpassen, dass wenn man sein Gebet verrichtet, es auch so verrichtet, wie es vorgeschrieben ist. Denn dann ist es so, als hätte man es nicht gemacht. Denn was ist der Unterschied zwischen einer Person, die die Bewegungen macht, und einer Person, die ein wirkliches Gebet verrichtet? Das sind teilweise Feinheiten, aber gesetzlich gesehen hat der eine gebetet, der andere nicht. Weil der eine zum Beispiel ohne Wudu gebetet hat. Der hat zwar sein Gebet eigentlich verrichtet sogar, aber er hat sein Wudu nicht gehabt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinheit. Und genau das Gleiche, beim Wudu sind wir uns alle einig. Und das Gleiche gilt, wenn man eben zu schnell betet. Wenn man zu schnell betet, liebe Geschwister, ist es so, als hätte man gar nicht gebetet. Und deswegen soll man sich unbedingt Zeit lassen. Und wenn man es eilig hat und weiß nicht was, dann soll man lieber ein freiwilliges Gebet vorher oder ein freiwilliges Gebet nachher weglassen, anstatt dass man darauf beharrt, dass man vorher betet und nachher betet und dann das eigentliche Gebet kommt dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zu kurz, weil man dann sich zu schnell bewegt hat. Sobald du in einer Position hingekommen bist und du nicht kurz dort still geblieben bist, das heißt zum Beispiel bei der Niederwerfung, beim Sujud, musst du kurz sagen, Subhana Rabbi al-A'la, und in diesem Moment musst du kurz still sein in deinem Gebet. Wenn du das nicht machst und absichtlich dich wegbewegst, dann, lieber Bruder, deine Schwester, dann muss der Gelehrte dir sagen, dein Gebet war ungültig und du musst dein Gebet wiederholen. Du musst dein Gebet wiederholen, wenn du so etwas gemacht hast. Ja. Darauf möchte ich wirklich sehr darauf hinweisen und noch auf einen zweiten Aspekt. Genauso wie dein Körper eine Seele hat, so hat das Gebet auch eine Seele. Und zwar Seele auf Arabisch heißt Ar-Ruh. Ja. Und die Seele des Gebetes ist der Khushu'. Die Seele des Gebetes ist die Konzentration. Die Seele des Gebetes ist die Demut. Die Seele des Gebetes ist, dass man anwesend ist, geistig im Gebet. Ein Gebet, das, ihr wisst, dass Salah auf Arabisch bedeutet eigentlich Dua. Und Dua bedeutet anrufen. Anrufen. Oder im religiösen Sinne eher Bittgebete sprechen. Aber gemeint ist, dass du mit jemandem redest. Du rufst jemanden. Das bedeutet Dua. Und weil er nahe zu dir ist. Weil er nahe zu dir ist, machst du Dua. Wenn jemand weit von dir weg ist, sagst du Nida. Und warum machen wir Dua? Naja, weil Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, da er alles hört, was du sagst, kann man sagen, er ist praktisch bei uns, in dem Sinne, dass er alles hört, was wir sprechen. Ja? Das heißt, selbst die Person, die örtlich am nächsten zu dir ist, wird nicht so gut hören können, was du sagst, wie Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen machen wir Dua und nicht Nida. Okay? Das ist der feine Unterschied. Aber jetzt, liebe Geschwister, das Salah heißt eigentlich, bedeutet Dua. Das heißt, du redest mit jemandem, du kommunizierst mit jemandem. Das ist nicht das gleiche, wie eine Person, die etwas auswendig gelernt hat und etwas aufsagt. Wenn ich etwas auswendig lerne, etwas aufsage, da kann es sein, ich sage das einfach nur, um das gesagt zu haben. Aber ein Salah ist ein Dua. Ein Salah bedeutet, du willst jetzt dich dahinstellen und du willst jetzt mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Also benimm dich auch dementsprechend und konzentriere dich auf, was du sagst und erniedrige dich für Allah. Ich meine, was macht das für einen Sinn, dass du sagst, oh Allah, leite mich den geraden Weg, aber eigentlich im Herzen ist es dir, um es hart auszudrücken, nicht so, ist dir eigentlich egal, ob Allah subhanahu wa ta'ala dir das Dua jetzt hört oder nicht. Weil du hast es ja gar nicht mit dem Herzen gesprochen. Wenn du es ernst meinst und dich vor Allah erniedrigst und das sagst und du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der dich rechtleiten kann und dass du das sagst und weil du weißt, du brauchst die Rechtleitung Allahs dringend und nicht, weil du Muslim bist, Alhamdulillah, Allah, das war's, alles ist im grünen Bereich, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, seine Rechtleitung brauchst du immer in jedem Augenblick für jede Entscheidung, die du triffst. Deswegen, liebe Geschwister, Allah sagte im Koran, nicht betet, sondern er sagte, verrichtet das Gebet, damit wir eben wissen, dass zum Verrichten des Gebets gehört mehr dazu, als nur diese Bewegung. Und deswegen auch, wenn man jemandem das Beten beibringt, dann nicht nur darauf achten, auf diese äußerlichen Bewegungen, die sicherlich Teil des Gebetes sind, aber auch darauf achten, dass man der Person mitteilt, wie sie ihr Gebet zu verrichten hat. Und dazu gehört natürlich dringend, dass man auch weiß, was man da spricht. Als weiteres sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und du verrichtest die Zakah. Die Zakah, liebe Geschwister, bekommt unter anderem vom gleichen Wortstamm wie das Wort Tazkiyah. Das Wort Tazkiyah, damit meint man, dass man den Charakter reinigt. Den Charakter reinigt. Und zweifellos ist das Entrichten der Zakah, die gemeint ist eben die Pflichtalmosen, oder die Pflichtabgabe ist vielleicht besser, weil ihr wisst, dass Zakat gibt es nicht nur für arme Menschen, es gibt auch andere Kategorien, denen man Zakat geben darf. Aber Zakat ist eine Pflichtabgabe von einem Teil deines Vermögens und ist zweifellos eine Reinigung deines Charakters. Weil der Mensch natürlicherweise liebt sein Vermögen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Das heißt, ihr mögt euer Vermögen vollkommen, ganz und gar. Jeder Mensch mag das. Allah hat in unserem Herzen gepflanzt, dass wir Gold mögen, Silber mögen, Güter dieses Lebens einfach mögen, mögen reich sein. Das mag ein Mensch natürlicherweise. Und wer sagt, ich mag nicht reich sein, dann entweder weiß er nicht, was er sagt, oder er meint es in einem anderen Sinne. Er meint damit, ich habe Angst davor, reich zu sein, weil vielleicht bringt mich das vom richtigen Weg ab. Und ihr wisst, dass das Problem ist eher Reichtum als Armut, was die Menschen vom richtigen Weg abbringt. Aber das ist ein anderes Thema. Prinzipiell, jeder Mensch mag Besitz haben. Sogar als, das haben wir auch mal erwähnt, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu einmal unter seinen Leuten sie gefragt hat, was wünscht ihr euch, was hättet ihr denn gerne, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Jeder hat dann gesagt, ich wünschte mir ein volles Haus voller Gold oder Juwelen. Ne? Aber warum wollten sie es haben? Damit sie es für Allah subhanahu wa ta'ala ausgeben können. Ne? Das heißt, also sie wünschten sich trotzdem Reichtum, aber damit sie damit etwas anstellen können. Der Punkt ist, liebe Geschwister, wenn man ein Zakat hergibt und auch Sadaqa hergibt, dann reinigt das den eigenen Charakter vor Geiz und vor übertriebener Liebe zu diesem Leben. Weil man beweist Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ich liebe dieses Geld, ich mag es, aber ich gebe es für Allah subhanahu wa ta'ala her und ich mag Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr. Und mein Beweis dafür, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr mag, ist, dass ich dieses Geld für ihn hergebe. Ja? Weil wir haben ja gesagt, jeder Mensch, der etwas behauptet, der muss es beweisen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in einem Hadith klar gemacht, den wir inshallah in den nächsten Wochen oder Monaten mal uns anschauen werden, die auch zu den Hadithen, die 40 Hadithen gehört, dass wer etwas behauptet, der muss es beweisen. Und wer behauptet, er liebt Allah subhanahu wa ta'ala, oder genauer, wer behauptet, er liebt Allah mehr als sein Geld, der muss dann, wenn es darauf ankommt, das Geld hergeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sein Beweis. Besser kannst du es nicht beweisen. Zakat, liebe Geschwister, kommt auch vom arabischen Wort An-Numu, das heißt Mehrwerden. Das bedeutet, wenn du Sadaqa hergibst, Sadaqa heißt Spende. Sadaqa heißt Spende. Und kommt in den Hadithen sehr oft vor als Zakat. Nur als so nebenbei. Auch im Koran kommt Sadaqa vor und gemeint ist Zakat. Ja? Weil Sadaqa ist der Oberbegriff, Spenden. Eine Form davon ist die Zakat, die Pflichtzakat. Ja. Sadaqa oder Zakat, liebe Geschwister, bedeutet auch Vermehrung. Etwas mehr werden, Wachstum. Und gemeint ist, dass wenn man Sadaqa hergibt, bekommt man von Allah subhanahu wa ta'ala mehr. Und das ist ein Versprechen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, dass das eigene Vermögen wird niemals weniger dadurch, dass man etwas spendet. Dadurch kannst du dein Iman testen. Wie sehr glaubst du daran? Ich sage nicht, dass wenn jemand nicht spendet, dass er kein Iman hat. Aber ich sage, je mehr er spendet, desto mehr Iman hat er. Weil desto mehr ist er überzeugt davon, dass das Geld, was er hergibt, kriegt er wieder zurück. Oder hat jemand Zweifel daran, dass das, was er hergibt, kriegt er nicht wieder zurück? Das heißt, er zweifelt. Aber wir sagen, es gibt nicht, wie manche Leute denken, entweder Iman oder kein Iman. Nein, das stimmt nicht. Dazwischen gibt es viele Stufen. Viele Stufen. Und die höchste Stufe haben die besten Menschen erreicht. Und guckt einmal, was Abu Bakr radiallahu anhu gemacht hat. Jeder von uns weiß, dass er einmal sein gesamtes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala hergegeben hat. Weil er wusste, er wird dadurch nicht arm werden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Mann ist auch ungefähr 63 Jahre alt geworden und ist nicht an Armut gestorben. Radiallahu anhu. Ja, das wissen wir. Also ich weiß nicht, ob es einen Sahabi gibt, der an Armut gestorben ist. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht erfahren, aber es gibt viele Sahabas, muss man zusagen. Aber das heißt, müsste man einen Gegenbeweis bringen. Wenn es keinen Gegenbeweis gibt, dann ist es ein großer Hinweis darauf, dass der Prophet auch seinem Recht hat. Und er hat auch Recht, ohne dass wir es beweisen, Alhamdulillah. Und das ist, wie gesagt, ein Maßstab, liebe Geschwister, dass man seinem Iman beweisen kann. Weil daran kannst du sehen, wie stark dein Iman ist. Gibst du pro Monat 1 Euro, dann hast dein Iman ist 1 Euro wert. Kann man so sagen, ja. Oder 2 Euro oder 3 oder 4, je nachdem. Das ist eben deine Sache. Aber natürlich möchte ich darauf hinweisen, dass die Art und Weise, es geht nicht nur um die Menge des Geldes, es geht um den prozentualen Anteil. Eine Person, die nur 1 Euro hat und gibt 1 Euro, sie hat ihr gesamtes Vermögen hergegeben. Eine Person, die 1000 hat, gibt 1 Euro, sie hat 0,01%. Wenn ich mich nicht... 0,1%. 0,1% hat sie hergegeben. Ja. Ne, 1% wäre 1 von 100. 0,1 ist 1 von 1000. Bin ich richtig, stimmt's? Also das ist, wie gesagt, nicht das Gleiche. Und außerdem noch wichtiger als das, zwei Personen, die den gleichen Betrag prozentual hergeben, der eine gibt 1%, der andere gibt 1%, kann sein, der eine bekommt viel größere Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, weil es gibt andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Erster wichtigste Faktor ist die Absicht. Ja? Der zweite wichtigste Faktor ist, für was gibst du es aus? Für was gibst du es aus? Ja? Also es ist ein Unterschied. Zum Beispiel, ich gebe mal ein einfaches realistisches Beispiel. Du weißt, du hast eine Moschee. Und diese Moschee braucht irgendetwas Bestimmtes, in der Moschee muss erfüllt werden. Irgendetwas muss bezahlt werden. Ja? Dann ist was anderes, ob du dieses Geld der Moschee spendest und in die Box reintust, oder ob du hingehst und die Moschee die Rechnung nimmst und du bezahlst die Rechnung, obwohl das der gleiche Betrag war. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Weil hier hast du den zusätzlichen Aufwand gemacht und du bist zweitens sicher, dass das Geld genau dort angekommen ist, wo du es eigentlich haben wolltest. Und das, weil wenn du es nämlich einfach in die Box machst, kann sein, das fließt woanders hin. Kann sein, es fließt auch in gute Taten zweifellos, aber nicht in das, wo du es eigentlich gerne gehabt hättest. Ja? Das ist eben der entscheidende Punkt. Liebe Geschwister, das Spenden ist so wichtig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, mindestens zwei Sachen wegen dem Spenden. Erstens, wie es in dem Hadith heißt, die Sadaqa löscht den Zorn des Herrn aus, genauso wie man Feuer mit Wasser löschen kann. Das Gleichnis ist sehr schön. Warum? Weil es gibt Kerzen, aber es gibt auch Flammen, Bunsenbrenner, aber es gibt auch manchmal brennende Wälder. Und wenn du nur einmal Wasser hast, kannst du damit die Kerze ausmachen. Den Bunsenbrenner kriegst du aus, aber du kriegst den Wald nicht damit aus. Und insofern sieht man an diesem Beispiel, je größer das Feuer, je größer die Sünde ist, je größer der Zorn Allahs ist, subhanahu wa ta'ala, desto größer muss auch deine gute Tat sein, um diesen Zorn auszulöschen. Ja? Aber prinzipiell ist es eine wunderbare Sache. Du weißt, du hast etwas Verbotenes gemacht, etwas gemacht, was du nicht hättest tun sollen, und du hast bereut, jetzt hast du die Möglichkeit, diesen Zorn auszulöschen, indem du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beweist. Du beweist ihm, und weil du weißt ja ganz genau, dass Yawm al-Qiyamah, du hast die Waagschale, und auf die rechte Tat kommen die Guten, auf die linke die Schlechten, und du hast jetzt gerade selbst etwas auf die linke Waagschale gelegt. Also musst du jetzt etwas auf die rechte Waagschale legen, um das zu kompensieren, um das auszugleichen. Und so real ist das, und so wird das Yawm al-Qiyamah sein, und tatsächlich wird es Waagschalen geben, die aufgestellt werden. Und wie die Waagschalen funktionieren, das ist nicht unsere Aufgabe, darüber haben wir uns nicht zu kümmern. Ja? Aber diese Waagschalen wird es geben, und man hat die Möglichkeit eben dafür zu sorgen, dass die rechte Seite schwerer sein wird. Die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte über die Sadaqa, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Sadaqa, die Sadaqa am jüngsten Tag wird wie ein Schatten für dich sein. Jeder Mensch, Yawm al-Qiyamah, ihr wisst, wird der Sonne ausgesetzt sein. Und die Sonne wird sehr nahe an den Köpfen der Menschen, Yawm al-Qiyamah, sein. Das heißt, es wird unglaublich heiß. Heißer, als wir es jemals in diesem Leben erlebt haben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder Mensch wird an diesem Tag im Schatten seiner Spenden sein. Als würde er als uns sagen, möchtest du, dass dein Schatten groß ist und du dich frei bewegen kannst und dass der Schatten auch viel Schatten gibt, es gibt leichten und stärkeren Schatten, dann spende viel und du wirst das bekommen, was du beabsichtigt hast. Und hier, liebe Geschwister, möchte ich ein Wort verlieren über At-Tawakkul. At-Tawakkul ist das Gottvertrauen. Das Gottvertrauen, liebe Geschwister, bedeutet nicht, dass man nichts tut und darauf wartet, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem etwas tut. Das bedeutet nicht Tawakkul. Tawakkul bedeutet, dass man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat und darauf vertraut, dass Allah einem das geben wird, was er einem versprochen hat, wenn man das getan hat, was er verlangt hat. Beispiel, bleiben wir bei der Spende. Wer von uns, liebe Geschwister, kann dem anderen garantieren, dass er, wenn er etwas gespendet hat, dass nicht in seinem Leben nach 50 Jahren, nicht nach seinem Tod, auch nicht nach seinem Aufenthalt im Grab, auch nicht nach seiner Auferstehung, sondern erst vielleicht zigtausend Jahre zurückbekommen wird, was er gespendet hat. Wer kann das einer anderen Person garantieren? Niemand. Ich kann euch und mich dazu aufmuntern und aufrufen zu spenden, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ihr am jüngsten Tag bekommt ihr statt diesem Geld, was ihr gegeben habt, eine Wolke, die euch beschützt, beziehungsweise die euch Schatten schenkt. Aber der Allah subhanahu wa ta'ala kann es euch garantieren. Und da zeigt sich euer Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man wirklich vertraut, dass dieses Geld, was man gegeben hat, das ist nicht einfach so weg. Und dass man darauf vertraut, da gibt es jemand, der das gesehen hat. Und es gibt Engel, die das aufschreiben, was man gegeben hat, sogar wie viel. Und da gibt es jemand, der dir am jüngsten Tag für das, was du gegeben hast, eine Wolke schenken wird, die dich beschützen wird. Das ist Gottvertrauen. Das heißt, man hat etwas getan, dafür, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah etwas zurückbekommt. Ja? Weil manche Leute verstehen dieses Gottvertrauen eben falsch. Und sie denken, Vertrauen bedeutet einfach, darauf zu hoffen, dass Allah einem schon das geben wird, was man gerne hätte, ohne etwas dafür entsprechendes zu tun. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorher, bevor eigentlich das mit der Zakah haben wir das übersprungen, er sagte, As-Sawmu Junnah, das Fasten ist ein Schutz. Das Fasten ist ein Schutz, liebe Geschwister. Junnah, das Wort Junnah, besteht aus ursprünglich, sagen wir mal, zwei Buchstaben. Also sagen wir, die zwei entscheidenden Buchstaben sind zwei Buchstaben. Ihr hört das vielleicht raus, Junnah hat drei. Ein Jim, ein Nun und ein Ha hört man raus. Junnah, ja. Aber ich habe das jetzt übersetzt mit Schutz. Okay? Ihr kennt andere Worte im Arabischen, jeder von uns kennt sie, die auch aus diesen zwei entscheidenden Buchstaben bestehen, Jim und Nun. Anstatt Jannah kann man was sagen? Jannah. Was kann man noch sagen? Jannah. Sehr schön. Haben wir schon drei Worte. Dann gibt es noch ein anderes auf Arabisch, das Embryo heißt Janin. Das ist das Gleiche. Da kommt auch dieses Jim und Nun vor. Janin. Kommt sogar zwei Nuns vor. So. Ist auch eigentlich der Fall. Aber es ist ein anderes Thema. Was haben die denn alles gemeinsam? Das ist die Frage. Wir haben Al-Jannah. Jeder von uns kennt das. Wir haben Al-Janin. Das ist das Embryo. Wir haben Al-Jinnah. Al-Jinnah ist die Jinn. Das Gleiche. Min Al-Jinnati wal-Nas. Ja? Und Junnah. Haben wir jetzt hier, das Fasten ist ein Junnah, ein Schutz. Alle diese Sachen, liebe Geschwister, haben gemeinsam, da kommt auch das Wort, wenn man verrückt wird. Majnun. Majnun heißt verrückt, also geistig krank. Ja. Alle diese Worte haben gemeinsam, liebe Geschwister, dass etwas verdeckt ist. Dass verdeckt ist. Verdeckt ist oder umhüllt ist. Beim Verrückten ist der gesunde Verstand nicht zugänglich. Bei Jinnah, den Jinn, die kann man nicht sehen. Die sind vor unseren Augen verhüllt. Junnah, das Fasten, schützt dich am jüngsten Tag. Warum? Es schützt dich vor der Hölle. Ihr müsst euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Yawm al-Qiyamah, oder sagt über die Hölle besser gesagt, in Surat al-Mursalat, innaha tarmi bi shararin kal qasr. Das heißt, sie, die Hölle, wirft mit Funken, die so groß sind wie Schlösser. Da brauchst du einen Schutz. Weil wenn du da läufst auf dieser Erde, die anders aussehen wird als die heutige Erde, und das ist die Hölle und die wirft um sich mit Funken, dann sind das keine kleinen Funken, sind das Schlösser. Und damit du dich davor schützt, brauchst du einen Schutzwall. Und das Fasten ist ein Schutzwall. Das gleiche ist noch das Schönste an der Sache, ist Al-Jannah. Al-Jannah heißt Jannah, warum? Weil, wenn man da drin ist, ist man verdeckt von den ganzen Bäumen, die es darin gibt. Alle Früchte, alles, was darin sich bewegt, ist verdeckt. Es gibt Schatten überall. Du wirst keiner Sonne ausgesetzt sein, vor der du dich beschützen musst. Deswegen heißt Jannah, Jannah. Ja? Und wir kommen hier, warum ich das erwähnt habe, will ich damit sagen, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man ein Wort richtig verstehen will im Arabisch, dass man auch die anderen Worte kennenlernt, die etwas damit zu tun haben, und dann weiß man die wirkliche Bedeutung dieses Wortes, kennt man sie und weiß sie auch zu schätzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und ebenso das Gebet inmitten der Nacht. Das Gebet inmitten der Nacht, liebe Geschwister, gemeint ist das freiwillige Gebet in der Nacht. Das freiwillige Gebet in der Nacht gehört zu den besten Taten. Und sie gehört zu den Eigenschaften der rechtschaffenen Menschen. Und die Menschen unterscheiden sich hinsichtlich dieses Nachtgebetes, je nachdem, wie viel sie davon beten. Manche beten das gar nicht. Das ist nicht verboten. Aber sie verpassen etwas, was unglaublich gut ist. Die zweite Kategorie sind die Menschen, die wenig beten daran. Und zwar, sie beten eine Raka oder drei. Ja? Weil ihr wisst ja, dass das Nachtgebet verrichtet man in ungerader Anzahl von Raka'at. Nachtgebet beginnt ab der Isha-Zeit nach dem Isha-Gebet und endet mit der Morgendämmerung, mit dem Beginn des Fajr-Gebetes, mit dem Eintritt der Morgendämmerung. In dieser Zeit darf man dieses Gebet verrichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es regelmäßig jede Nacht verrichtet, sogar wenn er auf Reise gewesen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es das beste Gebet ist nach dem Pflichtgebet. Es ist das beste Gebet nach dem Pflichtgebet. Deswegen ist es besser, nachts zu beten, als die zwei Raka'at vor Dhuhr, nach Dhuhr, vielleicht sogar vor Asr, die zwei Raka'at nach Maghrib, die zwei Raka'at nach Isha, die zwei Raka'at vor Fajr. Das bessere Gebet ist das Nachtgebet. Das heißt, wenn du vor der Wahl wärst, würdest du das Nachtgebet vorziehen. Aber Alhamdulillah, man ist nicht vor der Wahl. Man kann beides machen. Ja, man kann beides machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verrichtet, egal ob er auf Reise war oder ob er zu Hause war. Und dieses Nachtgebet, liebe Geschwister, war sogar, um das kurz anzuschneiden, war sogar, liebe Geschwister, Anfang des Islams Pflicht. Es war sogar am Anfang des Islams Pflicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu in Surat Al-Muzzammil verpflichtet. Er sagte zu ihm, O du Eingehüllter, قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, stehe in der Nacht auf und bete bis auf einen kleinen Teil davon. Oder die Hälfte oder verringere etwas davon. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Leute haben, liebe Geschwister, jede Nacht ein Gebet verrichtet. Das war, bevor die fünf Gebete Pflicht waren. Mussten sie in der Nacht beten. Und nachdem die fünf Gebete Pflicht geworden sind und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in Laylat al-Isra und Mi'raj die fünf Gebete auferlegt bekommen hat, wurde das Nachtgebet freiwillig. Und das war ungefähr ein Jahr später. Das heißt, der Anfang dieser Sura, die Verpflichtung beinhaltet, da mussten sie nachts beten. Ein Jahr später ungefähr kam der letzte Teil dieser Sura, und wo es dann heißt, dass eben das freiwillige Gebet, das Nachtgebet freiwillig ist in der Nacht. Man kann so viel beten, wie man möchte. Ja? Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, von der wir profitieren können, gerade in unserer heutigen Zeit. Denn die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Anfang, sie haben von Allah subhanahu wa ta'ala die Anordnung bekommen, viel zu beten, viele Gottesdienste zu verrichten, weil sie waren Unterdrückte. und sie hatten kein eigenes Land. Und sie hatten nicht die Möglichkeit, ihre Religion frei auszuüben. Und deswegen war es so, dass sie mehr sich konzentriert haben auf die Gottesdienste, die sie zu verrichten hatten. Und darin stärkt man sich. Darin stärkt man sich und bereitet man sich vor auf das, was auf einen zukommen wird. Denn für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und für die Sahaba gab es viel noch zu tun für den Islam. Viel noch zu tun für die Da'wah. Und viele Konflikte waren noch vorherzusehen zwischen Quraysh und den anderen Stämmen, wie wir in der Sira versus angesprochen haben. Und damit sie darauf vorbereitet sind, mussten sie jetzt sich in Iman stärken. Und das kann man nur tun, indem man Gutes tut, und zu den besten Taten gehören die Gottesdienste. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beweisen will, dann beweist man ihm das mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, und stärkt sich in seinem Iman. Damit, wenn etwas eintrifft, irgendein Unheil eintrifft, irgendeine Katastrophe einen heimsucht, dass man dann stark genug ist im Iman und gefestigt bleibt, bevor die Katastrophe kommt. Denn jeder von uns, lieber Bruder und liebe Schwester, jeder von uns wird mit großer Wahrscheinlichkeit Dinge in seinem Leben erleben, die seinen Iman erschüttern. Und jeder von uns oder die meisten von uns werden es wohl erleben, dass eines Tages Leute sterben werden, die ihnen sehr nahe gewesen sind. Und das beste Beispiel ist dafür die eigenen Eltern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Eltern überlebst, ist gering. Die Sunna Allahs zeigt, dass die meisten sterben, bevor ihre eigenen Kinder sterben. Und damit dieser Zeitpunkt nicht plötzlich eintrifft, bereite dich darauf vor. Bereite dich darauf vor, wie wäre es, wenn? Und was wirst du sagen im ersten Moment, wo dir diese Nachricht überbracht wird? Wirst du dann sagen, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un? Das heißt, wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren. O Allah, belohne mich für die Katastrophe, die mich heimgesucht hat, und gib mir etwas Besseres stattdessen. Das ist die Sunna. Und das bedeutet, du bist geduldig, und das bedeutet, du bist zufrieden mit dem, was Allah von dir verlangt und was Allah bestimmt hat. Oder bist du wie ein Verrückter, der außer sich ist, der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, und der Sachen von sich gibt, die er normalerweise nicht geben würde, und der Sachen äußert, die darauf hinweisen, dass er nicht zufrieden ist mit Allahs Bestimmung. Das ist die Sache. Man kann sich darauf vorbereiten, bevor diese Ereignisse eintreten. Und das macht man eben, indem man sich im Iman stärkt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam las in Bezug auf dieses Gebet, das Nachtgebet, folgende Ayah aus dem Koran vor. Und dadurch möchte ich den Teil mit dem Hadith beenden. Und zwar las er aus Surat Al-Sajda folgende Ayah vor. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Das heißt, ihre Seiten weichen von den Schlafstätten. Ihre Seiten weichen von den Schlafstätten. Sie rufen ihren Herrn an aus Angst und in Begehren. Aus Angst und aus Begehren. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, geben sie aus. So weiß keine Seele, was ihr an Belohnung oder an Freuden für ihre Augen vorbereitet worden ist, als Belohnung für das, was sie getan haben. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Das heißt, keine Seele weiß, was für sie vorbereitet worden ist, oder im Verborgenen vorbereitet worden ist, was ihre Augen vor Freude glänzen lassen wird, ihre Augen erfreuen wird, was ihre Augen erfreuen wird, als Belohnung dessen, was sie getan haben. Es gibt keine Belohnung, es sei denn, man tut etwas dafür. Das ist die Grundregel. Und diese Ayah, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, Leute, die statt zu schlafen, beten sie. Statt dass sie schlafen, beten sie. Das heißt, sie verbringen einen Teil ihrer Nacht, obwohl ihr Körper sehr gerne schlafen würde, sie stehen trotzdem auf und machen Wudu und verrichten für Allah subhanahu wa ta'ala Gebet. Das heißt nicht, dass du im Halbschlaf da beten sollst, lieber Bruder, liebe Schwester. Wenn du nicht weißt, was du sagst, wenn du so müde bist, du hast 2 Stunden geschlafen, dann, das, also ich rede vom Normalfall, ich kenne nicht jede Person, ja. Aber das heißt nicht, dass wenn du halb verrückt bist, also vor lauter Müdigkeit und du weißt gar nicht, was du eigentlich sagst, dass du dich hinstellen sollst und was redest. Wer das macht, das ist falsch. Der soll sich schlafen legen, bis er so viel Kraft hat, dass er weiß, was er sagt. Ja, denn es kann sein, du redest und du denkst, du liest Koran, dabei redest du irgendwas was ganz anderes. Ja, vor lauter Müdigkeit, das kann passieren. Aber gemeint ist, dass man eben das macht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und zwar heißt es im Hadith, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, vor dem Isha zu schlafen und nach dem Isha noch sich zu unterhalten. Das ist damit gemeint. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, dass man vor dem Isha schlafen geht, weil dann besteht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Isha-Gebet verpasst. Und in dieser Zeit, nach Maghrib, wenn man müde ist, dass man dann betet, dann trifft auf einen auch diese Ayah zu. Ihre Seiten weichen von den Schlafstätten. Sie rufen ihren Herrn aus Furcht und in Begehr. Und die zweite Sache ist, dass man nach dem Isha-Gebet nicht sich unnötig mit Sachen beschäftigt, die einem im Jenseits nicht weiterbringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, dass er sich nach dem Isha noch mit jemandem unterhält. Sondern nach dem Isha wollte er eben schlafen gehen. Warum? Weil das Gebet in der Nacht ist besser, als sich zu unterhalten nach dem Isha, auch wenn es erlaubt wäre. Und besonders ist es das Gebet im letzten Teil der Nacht. Stellt euch vor, ihr legt euch nach dem Isha schlafen. Ihr schlaft um 9 Uhr, jetzt zur Zeit ist es so. Schlaft um 9 Uhr, da könnt ihr wunderbar, jeder von uns kann um 4 Uhr morgens aufstehen und eine Stunde lang beten. Es geht. Es geht. Es sind 7 Stunden. Oder kann jemand nach 7 Stunden nicht aufstehen? Jeder kann das nach 7 Stunden aufstehen. Ja? Das heißt, es ist nur eine Sache, dass man seinen eigenen Willen bekämpft. Die eigene Nafs bekämpft, die einem sagt, nee, bleib noch ein bisschen länger, 10 Uhr ist noch viel zu früh schlafen zu gehen, 11 Uhr ist zu früh, bleib bis 12, 1 Uhr nachts wach, dann bist du nämlich, dann stehst du zum Fajr auch wie ein Halbtoter auf und verrichtest dann vielleicht sogar nicht einmal deine Sunna-Gebete, weil du viel zu müde bist, sagst du, nee, ich bete nur fort, ja, betest fort, vielleicht auch noch am Ende der Zeit, weil du vorher nicht aufgestanden bist und im schlimmsten Fall verpasst du sogar dein Morgengebet. All das, weil du gesagt hast, ich bleibe nach dem Isha noch länger wach. Und das ist eine Sache, die passiert bei vielen Geschwistern, das ist eine Tatsache, warum wir nicht um den heißen Brei reden. Barakallahu fikum. Jetzt machen wir eine 5-minütige Pause und dann machen wir, wahrscheinlich kommt dann der Adhan und dann machen wir trotzdem bis zur Iqama machen wir mit der Sira inshallah weiter. Barakallahu fikum.